Live 4. Ich hatte mir gerade schon große Sorgen gemacht. Einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Hybro. Uhu. Uhu. Eine der ungewöhnlichsten Bemerkungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufgeschnappt habe, stammt von einer jungen Frau, die im Lauf einer Party zuletzt ganz simpel gefragt wurde: Woher kommst du? Ihre Antwort war: Aus Hamburg. Und sie fügte hinzu: Aber ich wohne da nur. Merkwürdig, dachte ich. Was will sie damit sagen? Hängt sie am Ende den ganzen Tag in Pinneberg herum und kehrt erst jeweils spät nachts zurück nach Hamburg? Ein weiterer Gast stellte der jungen Frau die Frage kurze Zeit später erneut. Und wieder lautete die Antwort: Ich komme aus Hamburg, aber ich wohne da nur. Was machst du denn? Wurde sie nun freilich weitergefragt. Derzeit, sagte sie, mache ich gar nichts. Da ich gerade unmittelbar neben ihr stand, quittierte ich ihre Antworten mit einem der wenigen mir geläufigen Bibelzitate. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sagte ich, und der Lord ernährt sie doch. Bitte nicht missverstehen, ich spiele lange nicht überall, wo ich eingeladen bin, den Prediger. Aber ich war nun mal beeindruckt. So wie ich es von denen bin, denen der Spruch innerhalb der Bibel eigentlich gilt. Den Vögeln nämlich unter dem Himmel. Nun hatte zwar meine Lieblings-Comedy-Figur die Echse, gespielt von Michael Hatzius, zuletzt behauptet, Männer stammten von Fischen und Frauen in Wahrheit von Vögeln ab. Doch nichts liegt mir ferner als eine mit Bibelzitaten gespickte Gender-Diskussion hier nach Mitternacht, Gott bewahre. Nein, es geht um eine Musik, die im übertragenen Sinne ebenfalls nicht sät und nicht erntet. Sie liefert keine Melodien, die sich mitsingen ließen, lockt mit keinerlei Grooves auf keinerlei Tanzflächen und will auch abseits davon nicht mit atemberaubender Artistik glänzen. Sie perlt eher, als dass sie klar und zielführend handeln würde, obwohl die beteiligten Musiker genau das vermutlich spielerisch erledigen könnten, mit Bravour. Entstammen sie doch zu großen Teilen der norwegischen Jazz- und Klassikszene und sind, wie man so schön sagt, ausgebildet, studiert. Ihre Musik, um die es hier geht, ist eine dazwischen. Eine eben zwischen Jazz, Postrock, Kraut, experimenteller Elektronik, Volksmusik, ja, und bisweilen sogar klassischem Song. Das Label, das dieser Musik seit nunmehr 5 Jahren eine Heimat gibt, nennt sich Hybro. Hybro ist norwegisch und, damit wären wir dann wieder bei den Vögeln unter dem Himmel, steht für die größte vorkommende Eulenart der Welt schlechthin. Den Uhu. Hybro. Uhu. Thank you. Hybo, Uhu. Man soll ja gar nicht glauben, was allem der mächtige Vogel mit einer Spannweite von bis zu 1,70 Meter sich so ernährt. Mäuse, Kaninchen, selbst junge Füchse und natürlich alle nur denkbaren Arten von Vögeln, Tauben, Raben, Krähen. Der Uhu ist nachtaktiv. Jetzt also etwa um diese Zeit geht er auf Beutezug. Ich habe festgestellt, dass sich Platten des Hybro-Labels, etwas mehr als 40 sind bislang erschienen, ebenfalls, insbesondere nachts, wunderbar hören kann. Gebündelte Geräusche, sich gerne wiederholende Klangmuster, wie hier von der Gruppe Hans Will, die scheinbar so ganz ohne Ziel dahergleiten. Ein Instrumentarium, das von der Waldzither über die Melodika bis hin zu allen nur denkbaren Schlag- und Keyboard-Instrumenten auch Vorsintflutlichen reicht. Gedämpfte Trio-Musik hier, anderswo ein oft überraschend zaghaftes Miteinander im freilich vielköpfigen Kollektiv. 10, 12 und mehr Beteiligte an Hybro-Platten sind keine Seltenheit. Hybro, Uhu. Melanie sagt, Hybro sei so eine Art kleiner Bruder des ebenfalls norwegischen Labels Rune Grammophon. Sie ist Deutsche, arbeitet seit Jahren sowohl für das eine wie das andere Label, hat einige Jahre in Norwegen gelebt und muss es wissen. Wenn du dich bei Andreas melden willst, dann tue das besser vor 16 Uhr, sagt sie. Danach nämlich kümmert er sich meistens um seine drei Kinder. Andreas Mæland, Norweger, so heißt er vollständig. Andreas also hat das Label vor knapp 5 Jahren aus der Taufe gehoben. Zuvor hatte auch er sich eine Zeit lang um Belange des Rune Grammophon-Labels gekümmert. Was ist deine Politik, frage ich ihn. Was unterscheidet deine musikalischen Ambitionen von denen des ja durchaus stilverwandten Rune Grammophon-Labels? Nun, sagt er, Rune ist vielleicht auf mehr progressiv hart rockende Jazz-Varianten aus. Mein Interesse gilt im Prinzip eher akustischer Musik. Musician. recording artist, if you will. Each we have a frame, we are contained. But they hand you pills and tag you. You say, kings and princesses live in. I am the perfect vessel. No, but truly, they were in my bloodline. Oh, I know, this is true. They guide me and they've shown me things. Found them to be true. Then there's also these imaginary beings. Oh, they're driving me insane again. Well, I know they are not real. No, I know you're not real. No, alle Künstler auf Hybro stammen wie der Labelchef Andreas Mehland auch aus Norwegen. Fast alle. Die gerade mit wunderbarem Psychfolk gehörte Jessica Slichter vielleicht auch, sie ist Niederländerin. Sie wird des Öfteren mit der Folk-Ikone Linda Perhex verglichen. Warum das so ist, konnten wir gerade hören. Sie hat in Amsterdam zunächst Musik studiert und sie sagt, bei mir entwickelte sich das mehr und mehr in eine experimentelle Richtung. Und ich fand für meine Vorstellungen in Amsterdam einfach keine Leute. Dann kam ich nach Oslo, lebte zunächst in einem Hostel und fuhr Tag für Tag mit der U-Bahn von dort zur Musikakademie. Dort sprach ich nach dem Zufallsprinzip einfach Leute an, die aus dem Gebäude kamen, ob sie was mit Jazz am Hut hätten. Da war auch viel Spaß dabei, herumalbern. Letztlich aber lernte ich sehr zügig Leute kennen, mit denen ich auf einer Wellenlänge funkte. Diese ganze Improvisations-Community. Stimmt, sagt Andreas Mehland. Unsere sogenannten Großstädte hier in Norwegen sind ja am Ende relativ überschaubare Orte. Die Grenzen zwischen verschiedenen musikalischen Genres existieren schlechterdings nicht. Aus sogenannten Puristen können rasend schnell Leute werden, die sich zwischen alle Stühle setzen und freigeistig herumexperimentieren, improvisieren. Dass ich nahezu ausschließlich norwegische Künstler veröffentliche, hat den einzigen Grund darin, dass ich die Leute, mit denen ich arbeite, lieber persönlich sehe, als dass ich ständig mit ihnen telefonieren oder mailen muss. Er lacht. Klar, wir telefonieren. Wir hören hier Musik des zwölfköpfigen Kollektivs Skadedyr. In dieser Form für mich die norwegischen Tordes. Zu Deutsch heißt Skadedyr so viel wie, wenn mein Schnellkurs in Norwegisch stimmt, Pest oder auch Plage. Hier und anderswo verströmt Hybro-Musik durchaus den klangmalerischen, sphärischen Geist auch solcher bekannter skandinavischen Größen wie Jan Gabarek Bugge Wesseltoft, Niels Petter Molvær. Aber die Hybro-Künstler vermeiden in den allermeisten Fällen das allzu offensichtlich solistische Spiel. Es gilt, was der deutsche Journalist Ralf Geisen-Hanslücke mal über das schwedische Esbjörn-Svensson-Trio konstatierte, als er schrieb, es schien, als würde niemand Solo spielen. Dabei taten es alle zugleich. Hervorstechende melodische Themen sind rar. Viele Hybro-Tracks gleichen einer Reise mit völlig offenem Ende. Einen schlussendlichen Bogen hin zu dem, was am Anfang war, wird man nur selten finden. Skulpturen, Klangskulpturen. Eine davon ist zuletzt in die Hände des Berliner DJs und Produzenten Ricardo Villalobos gefallen, der sich einmal mehr nicht hat lumpen lassen. Seine Version des Marie Brunwoll-Titels Everywhere You Go rollt er aus zu einer magischen Dancefloor-Affäre mit 28 Minuten Spielzeit. I could never make you love it all. Hybro. Uhu. Ricardo Villa-Lobos als Remixer des Titels Everywhere You Go von Marie Queen Brunvoll, so mit vollem Namen. Sie lebt in Molde. Aufgefallen ist sie mir erst vor kurzem als Mitglied des dreiköpfigen Ensembles Building Instrument, dessen gleichnamiges Album soeben auf Hybro erschienen ist und insbesondere mit dem Titel Kanskje, den ich jetzt anspielen möchte, ein berührendes Stück Musik der Marke Volksmusik, Jazz, Ballade mit herbeigezauberter Illusion von Dub bereithält. Hier ist Building Instrument. Når du gikk med sida fra meg, og når du ikke Mark Eulen, sagt Andreas Mehland, der an der Westküste Norwegens in Haugesund lebt. Die Idee, ein kleines Label nach dem größten europäischen Eulenvogel zu benennen, sogar dem größten der Welt, gefiel mir einfach. Zumal er ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Gelächter. Neben Eulen hatte Mehland schon immer ein Faible für kleine Plattenfirmen mit Profil. Nicht nur was das Klangbild betrifft. Drag City, 4AD, Thrill Jockey, Editions Migo aus Wien, ECM Records aus München. Hybro-Platten tragen allesamt den Uhu, unübersehbar im Artwork der entsprechenden Albumcover. Deren Design stammt von der kleinen Oslo Company Jokoland, die sich sonst auch dem Design von Postern oder Büchern verschreibt und gerade jetzt wohl einen recht dicken Auftrag an Land gezogen hat. Jokoland nämlich soll das Design für neue norwegische Banknoten entwerfen. Einer der Mitarbeiter dort ist ein Mann namens Aslak Gurhold. Und dessen Hobby ist die Fotografie. Zahlreiche Hybro-Platten greifen beim Cover-Artwork auf Fotos aus dem umfangreichen Archiv von Aslak Gurhold zurück. Von solchen Dingen verstehe ich offen gestanden nicht sonderlich viel. Eins aber kann ich sagen. Die ausgewählten Bilder sind schlicht großartig. Da haben wir zum Beispiel hier das Anfang des Jahres erschienene Album Mester Tüven des Trios Moskus. Bass, Schlagzeug, Klavier. Fragmenthaftes Spiel, viele Kürzel, frei in den Raum gesetzte Akkorde, kleine Läufe, wie nebenbei erledigte Fingerübungen auf dem Instrument. Und dann dieses Cover. Menschen in einer Straßenbahn bei geöffneten Türen. Dicht gedrängt, bis auf die unterste Stufe stehen sie. Eile, Hetze, Dynamik, sollte man meinen. Das Bild freilich vermittelt das exakte Gegenteil. Statik, Stille. Ein Bild wie ein Gemälde aus einer anderen, fremden Zeit. Großartig. Ganz kurz, was hören wir gerade, was haben wir gehört? Zunächst angekündigt das norwegische Trio Moskus, dann das Muster einfach sein, ein kleiner Abstecher nach Schweden hin zu einem Trio, das skandinavische Jazzmusik womöglich wie kein zweites Trio innerhalb der letzten 20 Jahre wieder verstärkt auf die Landkarte gebracht hat, das Esbjørn Svendsen Trio um den 2008 bedingt durch einen Tauchunfall viel zu früh verstorbenen Pianisten Esbjørn Svendsen. Das hier ist Musik des Trios Space Monkey, ebenfalls aus Norwegen. Vibraphone, Gongs, Electronics und neben vielen anderen Instrumenten auch ein sogenanntes Hyperpiano. Auf dem Cover oben links, wie eigentlich immer, Hybro, der Uhu. Das Bildmotiv selbst des in Kürze erscheinenden Albums zeigt vermutlich eine nachts an Land schlagende Welle mit meterhoher Gischt. Schemenhaft dies alles nur zu erkennen. Foto Aslak Gurholt. Design Jokoland. Norwegen ist ein waldreiches Land, da kann es passieren, dass du dir gerade ein neues Paar Schuhe zugelegt hast und schon, dass du die das erste Mal trägst, hat sich ein Stück Holz in einen der Schuhe verirrt, welches du nun mit jedem Schritt spürst und nach zerreibst. Chopping Wood in my brand new moon boots heißt dieser Titel, der hier im Hintergrund noch läuft, der so, auch ohne viel Worte zu verlieren, einiges erzählt. Früher hatte ich eine Zeit lang diese kleine Wohnung in der Brüderstraße, Erdgeschoss. Nachts saß ich in Nächten wie diesen, oft bei geöffnetem Fenster auf dem Sims und ließ die Beine baumeln. Manchmal bogen noch Freunde um die Ecke, zwei oder drei. Ich warf ihnen den Schlüssel zu, sie kannten sich ja aus. Irgendjemand drehte dann kurze Zeit später an der Musikanlage. Lauter. Dann kam von gegenüber der Küster aus dem Haus gestürmt, oft mit nichts weiter als einer riesigen Unterhose bekleidet und schrie uns an, ihr gottverdammtes Pack, macht die Musik leiser. Der konnte sich vielleicht aufregen, der dicke Kerl. Dann verschwand er wieder in seinem Haus, vor dem eine riesige Kastanie stand, von der ich wünschte, ich könnte sagen, sie hätte damals einen Hybro beherbergt, einen Uhu. Aber ein solch großes Tier bei uns in der Brüderstraße? Ich denke, es war wohl eher ein Kauz, der da freilich nachts unüberhörbar rief. Hybro. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn wir ihn damals schon nicht haben sehen können, gehört hätten wir ihn ganz sicherlich. Auf dieser billigen kleinen, sogenannten Kompaktanlage hinten im Zimmer. Meinetwegen könnte all das für den Moment noch einmal so sein, wie es war. Allerdings mit Hybro und mit dieser jungen Frau. Woher kommst du nochmal? Aus Hamburg. Aber ich wohne da nur. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. emotions go dry.